Deutschlandfunk. Professor van Dusen sieht doppelt. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Ihr Frühstück, meine Herren. Endlich. Stellen Sie es ab auf den Tisch. Ein Tee, ein Zwieback für Sie, Professor. Und für mich Kaffee, Toast, Butter. Moment, warten Sie, Sie kriegen noch was. Nicht nötig. Wünsche guten Appetit, die Herren. Ein Kellner, der kein Trinkgeld will? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Na, mir soll's recht sein. Guten Appetit, Professor. Danke, mein lieber Hedge. Ihnen guten Appetit zu wünschen, hieße Eulen nach Athen tragen. Da haben Sie recht, Professor. Mir schmeckt's immer. Sagen Sie mal, Professor, kann eine Kaffeekanne ticken? Bitte? Die dicke Kanne hier auf dem Tisch, die tickt. Komisches Land, dieses Carbonien. Kellner nehmen kein Trinkgeld, Kaffeekannen ticken. Stellen Sie die Kanne ab, Hedge. Erheben Sie sich, öffnen Sie das Coupé-Fenster. Wissen Sie, Professor, ich bin ja auch sehr für frische Luft, aber sollten wir damit nicht bis nach dem... Widersprechen Sie nicht, tun Sie, was ich sage, schnell. Wenn Sie so großen Wert drauflegen, Professor... Eilen Sie! Bitte sehr. Aus dem Wege! Professor, Sie haben meine Kaffeekanne aus dem Fenster geschmissen, meine volle Kaffeekanne. Warum, Professor, warum? Darum, mein lieber Hedge! Bombe. Eine Bombe. In meiner Kaffeekanne. In Ihrer Kaffeekanne, mein lieber Hedge. Läuten Sie dem Kellner, lassen Sie sich eine neue bringen. So fing es an. Im Orient Express. Am Morgen des 27. Juli 1904. Durchaus passend und angemessen, mit einem Knalleffekt. Die Affäre um den doppelten König von Krawonien, den Grafen Zeppelin und die wunderschöne Prinzessin Dragina hat in der gewaltigen Van Dusen-Chronik einen ganz besonderen Stellenwert. Weniger für Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, zu benannt die Denkmaschine, den genialen Wissenschaftler und Amateurkriminologen, eher für meine Wenigkeit, Hutchinson Hedge. Bekanntlich ist es mir ab und zu vergönnt, aus dem Schatten der Assistenten- und Chronistenrolle herauszutreten ins helle Licht kriminologischer Aktivität. Sie erinnern sich vielleicht an das Rätsel der verschwundenen Millionäre oder an die ungewöhnliche Episode, die den Titel trägt: Wo steckt Professor Van Dusen? Aber diese Geschichte, die mit der Bombe in der Kaffeekanne begann, steht für sich. Sie ist unerhört und unvergleichlich, einmalig, einzigartig, beispiellos. Warum? Sie werden es hören, meine Damen und Herren. Sie greifen ja gar nicht mehr zu, mein lieber Hedge. Mir ist Appetit vergangen. Das war ein Attentat, Professor. Hm. Jemand wollte uns in die Luft sprengen. Wer steckt dahinter? Was meinen Sie, die Ochrana? Die russische Geheimpolizei? Sie denken an unser Abenteuer in St. Petersburg vor wenigen Tagen. Hm. Höchst unwahrscheinlich, mein lieber Hedge. Vielleicht das Phantom? Wohl kaum. Unsere ganz spezielle Gegnerin, welche sich hinter diesem sensationellen Pseudonym verbirgt, pflegt sich auf andere Weise mit meiner Person auseinanderzusetzen. Raffinierter, weniger plump. Wissen Sie, Professor? Ja. Vielleicht waren Sie ja gar nicht gemeint. Wollen Sie damit der Auffassung Ausdruck verleihen, der Anschlag habe Ihnen gegolten, mein lieber Hedge? Ist doch lächerlich. Wer sollte Grund haben, Ihnen etwas anzutun? Ja, keine Ahnung. Ja, Kaffee in der neuen Kanne, keine Bombe. Dann wollen wir uns mal auf den Schrecker eine gute Tasse. Vorsicht! Au, au. Boah, Sie haben mir die Tasse aus der Hand geschlagen, Professor. Hedge. Mit kochend heißem Kaffee. Sehen Sie sich meine Schuhe an. Hedge. Und meine schönen rot-grün karierten Knickerbocker. Schließen Sie Ihren Mund, mein lieber Hedge, und öffnen Sie gefälligst Ihre Nase. Was riechen Sie? Bittere Mandeln. So ist es. Und spätestens seit unserem Rencontre mit dem notorischen Leichenräuber von Manhattan sollten Sie wissen... Giancarlo! In meinem Kaffee... Und in Ihrem Tee, Professor? Nicht die kleinste Spur einer toxischen Substanz, mein lieber Hedge. So. Giancarlo in meinem Kaffee, eine Bombe in meinem Kaffee. Sagen Sie, was Sie wollen, Professor. Mich haben Sie auf den Kieker. Aber warum und weshalb das so steht? Au! Ein Schuss durchs geöffnete Fenster. Offensichtlich wurde er aus einem der vorderen Wagen abgegeben. Oh. Der Express fuhr soeben um eine recht scharfe Linkskurve. Sind Sie getroffen, mein Hedge? Und wie? Hier am Hals Blut? Lassen Sie sehen. Ein Streifschuss, ein Kratzer. Tut aber weh. Stellen Sie sich nicht an, mein lieber Hedge. Drücken Sie Ihr Taschentuch auf die Blessur. Und bleiben Sie, wo Sie sind. Neben dem Fenster, außer Sicht. Jetzt ist ja wohl endgültig klar, Professor. Jemand hier im Zug hat was gegen mich. So hat es in der Tat den Anschein. Nun, es war ja auch Ihr Wunsch, mein lieber Hedge, nicht der meinige, Gravonien aufzusuchen. Ganz recht hatte er da nicht, der Professor. Es lag nicht an mir, dass wir im Orient-Express durch Gravonien fuhren, sondern an meinem Chefredakteur zu Hause in New York. Schließlich bin ich nicht nur Assistent, Chronist und Begleiter von Professor Van Dusen, ich bin auch Reporter. Und weil ich gerade in Europa und in der Nähe war, sollte ich natürlich über das Ereignis des Jahres berichten. Gravonien, ein ansonsten zu Recht weithin unbekanntes kleines Königreich auf dem Balkan, stand seit kurzem im Brennpunkt der Weltöffentlichkeit. Am nächsten Tag, Sonntag, den 28. Juli 1904, sollte sie über die Bühne gehen, die romantische Hochzeit von König Bolko I. und der Prinzessin Dragina Kralovic in der gravonischen Hauptstadt Staropol. Mit allem, was dazugehörte. Jubel, Trubel, Heiterkeit, Ochsen am Spieß und Rotwein in Strömen für die pflichtschuldigst begeisterten Untertanen. Hohe und höchste ausländische Gäste, Glanz und Gloria, und als märchenhafter Höhepunkt sollte ein hypermodernes Luftschiff über der ganzen märchenhaften Show schweben, als Symbol des 20. Jahrhunderts sozusagen. Graf Ferdinand von Zeppelin höchstpersönlich war dafür gewonnen worden. Und diese Tatsache, mein lieber Hedge, betrachte ich als den einzigen Lichtblick an unserem Ausflug in den tiefsten balkanesischen Hinterwald, zu welchem Sie mich ganz gegen meine Neigung überredet haben. Sogleich nach unserer Ankunft in Staropol gedenke ich, mit dem bekannten deutschen Pionier der Aeronautik in einen regen wissenschaftlichen Gedankenaustausch zu treten. So lange brauchen Sie nicht zu warten, Professor. Wie darf ich das verstehen, lieber Hedge? Der Pionier der Aeronautik sitzt in unserem Zug. Was? Gleich nebenan ein Abteil weiter. Ich habe ihn vorhin gesehen. Sind Sie sicher? Ach, unter Kopf weißer See und Schnauzbart weiße Schiffermütze. Unverkennbar Graf Zeppelin. Ihren Gedankenaustausch können Sie also sofort haben, Professor, wenn Sie wollen. Ja, und ob ich will, auf der Stelle werde ich... Bitte um die Fahrkarten, meine Herren. Ah, Schaffner, gut, dass Sie kommen. Ich wünsche eine Beschwerde vorzubringen. Drei Beschwerden. Dreimal hat man versucht, mich ins Jenseits zu befördern. Und das im Orient-Express. Sie scheinen nicht überrascht, Schaffner. Nein, meine Herren. Deshalb bin ich ja hier. Das mit den Fahrkarten habe ich nur gesagt, damit Sie keinen Verdacht schöpfen. Wer ist Sie? Die Schwarze Garde. Die gefürchtete Staatspolizei von Gravonien. Der Express wimmelt von Schwarzgardisten. Heute Nacht sind sie zugestiegen, gleich hinter der Grenze. Sie haben vorn im Speisewagen eine Befehlsstelle eingerichtet. Im Speisewagen? Dann war also der Kellner, der uns das Frühstück gebracht hat... Ein Schwarzgardist. In weißer Jacke. Paradox. Die ganze Geschichte ist paradox. Was haben wir mit Ihrer schwarzen Garde zu tun? Wir sind Amerikaner. Gravonische Politik interessiert uns nicht. Verzeihen Sie, mein Herr, aber das zu glauben fällt mir schwer. Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie vorhaben, aber das weiß ich. Die Schwarze Garde ist ihretwegen hier. Was Sie nicht sagen. Und was wünscht die gravonische Staatspolizei von uns? Von Ihnen gar nichts, mein Herr. Umso mehr von Ihrem Begleiter. Von mir? Wieso ausgerechnet von mir? Weil Sie, mein Herr, unserem guten König Milan wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Ach was, und dafür wird man in Gravonien umgebracht? Moment mal, ich denke, der König hier heißt Bolko. König Milan war Bolkos Vorgänger. Unser Licht war er, unsere Hoffnung, unser Held. Gott hab ihn selig. Er ist tot? Vor 2 Monaten ist er von uns gegangen. Und durch sein Hinscheiden verfinsterte sich der Himmel über Gravonien. Milan hatte sich was vorgenommen, als er Ende 1903 nach dem Tode seines Vaters, König Danilo, den gravonischen Thron bestieg. Freie Wahlen, ein Parlament, Pressefreiheit, eine Bodenreform und die Menschenrechte wollte er seinem Volk bescheren. Alles Dinge, die bis dato in Gravonien völlig unbekannt waren. Der Adel, das Offizierskorps, die Gutsbesitzer waren natürlich gar nicht begeistert. Aber Milan blieb bei seinen Plänen. Und da, gerade als es mit den Reformen so richtig losgehen sollte, kam König Milan ums Leben. Ihm folgte sein jüngerer Bruder Bolko und in Gravonien blieb alles beim Alten. Dafür sorgten der neue König und die Schwarze Garde mit Feuer und Schwert. Unter ihrer Schreckensherrschaft stöhnt das Volk, meine Herren. Es stöhnt und es träumt. Von der wunderbaren Wiederkehr des guten Königs Milan. Aha, deshalb. Später, mein lieber Hedge. Sagen Sie, Schaffner, auf welche Weise starb König Milan? Durch einen Unfall, mein Herr. Auf der Bärenjagd. Und dabei wurde er so sehr entstellt, dass man ihn kaum erkennen konnte, als er in der Kathedrale auf der Bahre lag. Ein Unfall. So hieß es, mein Herr. Doch manche meinen, gewisse interessierte Kreise hätten dabei ihre Hände im Spiel gehabt. So, so. Und diesem verhinderten Musterexemplar eines modernen Monarchen sieht mein Freund ähnlich. Wie ein Zwillingsbruder, mein Herr. Wie ein Ei dem anderen. Muss ein gut aussehender Mann gewesen sein. Hedge. Ich bin Gravonia, meine Herren. Mein Herz schlägt noch immer für König Milan. Daher hielt ich es für meine Pflicht, Sie zu warnen. Seien Sie auf der Hut, meine Herren. Mein lieber Hedge. Der Fall ist klar. Meinen Sie? Sie etwa nicht, Professor? Ein Spitzel hat mich im Zug gesehen und die Schwarze Garde alarmiert. Und die gibt sich alle Mühe, mich um die Ecke zu bringen. Weil das Volk zu Staropol Sie für den wiederauferstandenen König Milan halten könnte, ja. Mit unvorhersehbaren Folgen sowohl für die Hochzeit als auch für die weitere Herrschaft des jetzigen Monarchen. Ja, durchaus möglich, mein lieber Hedge. Doch warum nimmt man sie nicht still und ohne Aufsehen in Gewahrsam, um sie abzuschieben? Warum ein derart drastisches und spektakuläres Vorgehen? Vielleicht ist das hier so Sitte, Professor. Mag sein. Wenn auch nicht auszuschließen ist, dass sich hinter den Anschlägen auf ihre Person ein noch tieferes Geheimnis verbirgt. Wie dem auch sei. Ich werde mein vor wenigen Minuten konstatiertes Vorhaben in die Tat umsetzen und dem Grafen Zeppelin im Nachbarabteil einen Besuch abstatten. Ja, und ich, Professor? Sie, mein lieber Hedge, verschließen die Abteiltür, sobald ich sie verlassen habe, und öffnen sie nur dann, wenn ich Einlass begehre. Lassen Sie sich nicht am Fenster sehen. Boah, werde mich hüten. Und halten Sie sich tunlichst verborgen. Am besten unter der Sitzbank. Weil ich alles tue, was der Professor will, tat ich auch das, obwohl ich mir dabei schon ein bisschen albern vorkam. Der Express ratterte durch die gravonische Landschaft. Ich lag unter der Bank, dachte an dies und jenes und dabei muss ich wohl eingenickt sein. Plötzlich wurde ich wach. Zwei blank gewichste schwarze Stiefel standen vor mir. Eine Hand packte mich am Arm, zog mich ans Licht und ehe mir noch so richtig klar wurde, was geschah, drückte mir eine andere Hand ein Tuch aufs Gesicht. Ein stechender Geruch in meiner Nase, diesmal keine bitteren Mandeln, sondern Chloroform. Ich wehrte mich und strampelte, aber das half nichts. Nach ein paar Sekunden verlor ich das Bewusstsein. Infolge der momentanen Indisposition des guten Hedge sehe ich mich genötigt, den Bericht über die rätselhaften Vorkommnisse im Orient-Express in höchst eigener Person fortzusetzen. So lassen Sie mich denn... Lieber nicht, Professor. Wissen Sie, Sie sind ein großer Wissenschaftler, ein großer Kriminologe. Sie können alles. Danke. Nur eins können Sie nicht. In der Tat, mein lieber Hedge. Und das wäre... Sie können keine Geschichte erzählen, Professor. Sie sind, entschuldigen Sie, zu trocken, zu steif, zu umständlich. Meinen Sie? Ich meine, Professor. Und unser Publikum ist, glaube ich, auch dieser Ansicht. Also treten Sie zurück, lassen Sie wieder den Fachmann ran. Bitte, danke. Es geht weiter, meine Damen und Herren. Während seinem Assistenten ein schlimmes Geschick dräute, saß Professor Van Dusen gemütlich nebenan und plauschte aeronautisch. Erstaunlich, mein lieber Graf Zeppelin. Eine Persönlichkeit Ihres Ranges lässt sich herab, dem gaffenden Pöbel eine aeronautische Zirkusvorstellung zu bieten. Gott, Professor, was wollen Sie? Das Geld, das leidige Geld. Ohne Schmieröl, will sagen, ohne Moneten läuft auch die Luftfahrt nicht. Und die Reklame, Professor, vergessen Sie die Reklame nicht. Märchenhochzeit, Weltpresse, Zeppelin in aller Munde, unbezahlbar. Gewiss, Graf, gewiss. Ihr Luftschiff, wo befindet es sich zurzeit? Mein LZ-2? Nicht hier im Abteil, Professor, das kann ich Ihnen flüstern. Versteht sich, Graf, versteht sich. Bei einer Länge von 128 Metern. Durchmesser 11,70 Meter. 16 Gashüllen mit einem Gesamtfassungsvermögen von 10.400 Kubikmeter. In einem starren Gerüst aus Aluminium in Form einer Zigarre. Zwei Daimler-Motoren von je 85 Pferdestärken. Höchstgeschwindigkeit 42 Stundenkilometer. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Ich hab's vorgeschickt, Professor, mit meinen Leuten. Heute wird's gefüllt. Auf einer Wiese vor der Stadt. Staro-Dingsbums. Direkt neben dem königlich-gravonischen Gaswerk. Eine klug gewählte Operationsbasis, mein lieber Graf. Wissen Sie was, Professor? Kommen Sie doch heute Abend mal vorbei. Gucken Sie sich mein LZ-2 an. Mit dem größten Vergnügen, mein lieber Graf. Doch auch die Demonstratio ad Oculos dürfte, wie ich fürchte, meine wohlfundierte Ansicht kaum ins Wanken bringen. Ihre Ansicht, Professor? Was für eine Ansicht? Ja, haben Sie denn meine grundlegenden Studien zur aerodynamischen Theorie der Aeronautik nicht gelesen, Graf? Tut mir leid, Professor. Ehrlich gesagt, Theorie liegt mir nicht so. In diesem Falle, Graf, lassen Sie mich in aller gebotenen Kürze wiederholen, was ich erst kürzlich in Schottland auf Schloss Glenmore auszuführen Gelegenheit fand. Bei Sir Hector McMurdo? Ja. Erstklassiger Aeronaut, der Mann. Schade, dass er so ein Ende nehmen musste. Er hat es ganz allein sich selbst zuzuschreiben, mein lieber Graf. Die Zukunft, so sagte ich, wird weder dem unstarren Luftschiff à la Santos Dumont noch dem starren Zeppelin gehören. Vielmehr dem Drachenflieger, dem Aeroplan, dem Flugzeug. Was war das? Ah, Radau im Nachbarcoupé, unwichtig. Das können Sie doch nicht im Ernst glauben, Professor. Der Aeroplan, diese technische Missgeburt. Im Nachbarcoupé? In meinem Coupé? Hedge, Sie entschuldigen mich, Graf. Wie ein geölter Blitz sauste er raus durch den Gang zu unserer Abteiltür. und weil die abgeschlossen war, bollerte er wie ein Droschkenkutscher. Öffnen Sie, Herr Professor Van Dusen, der ansonsten so gesetzte, so auf seine Würde bedachte. Offenbar machte er sich wirklich Sorgen um mich. Schaffner! Mein Herr? Öffnen Sie die Tür. Sie sind doch im Besitz eines Hauptschlüssels. Gewiss, mein Herr. Leer. Wissen Sie etwas, mein Herr? Das kann man wohl sagen. Meinen Freund und Begleiter. Den Herrn, der aussieht wie König Milan Selig. Ja, ja, eben diesen Schaffner. Ich hatte Sie gewarnt, mein Herr. Die Schwarze Garde. Sie hat ihn geholt. Das ist zu vermuten. Doch auf welche Weise? Ah, das Fenster. Es ist nicht völlig geschlossen, mein Herr. Und das sehe ich, Schaffner. Und hier am Rahmen ein Stückchen Stoff. Zweifarbig, Giftgrün und Magentarot. Diese abstoßende Kombination abstoßender Farben findet sich meines Wissens auf der ganzen Welt einzig und allein an Mr. Hatchens Reiseanzug. Sie haben ihn aus dem Fenster gestürzt. Wohl kaum. Wäre es den Schergen der Schwarzen Garde lediglich darauf angekommen, meinen Freund schnellstmöglich zu töten, hätten sie sich keinesfalls die Mühe gemacht, ihn zu betäuben. Betäuben? Ja, mittels Chloroform. Ein leichter Hauch dieser potenten Chemikalie liegt noch immer in der Luft. Kein Zweifel, Mitglieder der Schwarzen Garde drangen durch das Fenster ins Abteil, versetzten Mr. Hedge in Bewusstlosigkeit und entfernten sich sodann mit ihm wiederum durchs Fenster. Und weiter übers Dach. Wohin? Nach vorn, Richtung Speisewagen und Lokomotive? Das ist ausgeschlossen. In diesem Falle hätten sie das Coupé des Grafen Zeppelin überqueren müssen. Und da auch nicht das leiseste Geräusch einer solchen Passage an mein ungewöhnlich empfängliches Ohr drang. Also nach hinten. So ist es, Schaffner. Und was finden wir in dieser Richtung? Nicht mehr viel, mein Herr. In diesem Waggon nur noch zwei Abteile. Eins hat eine alleinreisende Dame belegt, das andere ist das Schaffner-Coupé. Die nächsten Wagen? Nur noch ein Wagen, mein Herr. Der letzte, der Packwagen. Der Packwagen? Ah. Folgen Sie mir, Schaffner. Wenn Sie gestatten, mein Herr, würde ich es vorziehen, hier auf Sie zu warten. Sie weigern sich, mich zu begleiten? Ich wage es nicht, mein Herr. Sehen Sie, auf der Plattform vor dem Packwagen steht ein Wächter in schwarzer Uniform. Dadurch ließ der Professor sich nicht abschrecken. Eiligen Schrittes strebte er dem Packwagen zu. Aber schon in der Höhe des nächsten Abteils wurde er aufgehalten. Eine große, schlanke Dame im Reisedress, tief verschleiert, trat ihm in den Weg. Professor Van Dusen? Bitte, Madame, lassen Sie mich passieren. Sie sind doch Professor Van Dusen, der weltbekannte amerikanische Detektiv. Kriminologe, bitte, Amateurkriminologe. Sie sind es. Geben Sie den Weg frei, Madame. Professor Van Dusen, ich flehe Sie an, helfen Sie mir. Helfen Sie dem unglücklichen Kravonien. Später, Madame, später. Treten Sie zur Seite. Ich verstehe, Professor. Bevor Sie sich meinem Anliegen widmen können, haben Sie ein anderes, ein vordringliches Problem zu erledigen. Madame, bitte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Professor. Ich helfe Ihnen und dann helfen Sie mir. Einverstanden? Keineswegs, Madame. Sie wissen ja nicht... Zum Packwagen wollen Sie, Professor. Ich gehe voran. Halten Sie sich dicht hinter mir und vertrauen Sie mir. Aber, Madame, der Wächter auf der Plattform... Den überlassen Sie nur mir, Professor. Damit schlug sie ihren Rock hoch und zog darunter einen gewaltigen Schießprügel hervor. Eine 9-schüssige Armeepistole vom Typ Rapley & Scott, Kaliber 9 mm. Sie öffnete die Tür am Ende des Wagens und schoss dem schwarz uniformierten vor dem Packwagen kaltblütig durchs Herz. So, ein Schwarzgardist weniger. Kommen Sie, Professor, in den Packwagen. Ja, aber... Schnell, bevor die anderen Schwarzen hier sind. Meine Webley ist leider recht laut, aber sonst, Professor, eine ausgezeichnete Waffe. Präzise und zuverlässig. In allen Lebenslagen sehr zu empfehlen. Nun kommen Sie schon. Wie Sie wünschen. Gut so. Jetzt verrammeln wir die Tür. Und dann, Professor? Ja, Madame. Dann erzählen Sie mir, was wir hier im Packwagen eigentlich suchen. So geschah es. Der Professor ausnahmsweise einmal nicht Herr der Situation, sondern zumindest zeitweilig konsterniert, fast verunsichert, schob brav den schweren Innenriegel vor, berichtete seiner mysteriösen Begleiterin kurz, was ihn in den Packwagen geführt hatte, und hielt dann mit ihr Ausschau. Durch ein Fenster am hinteren Ende des Wagens fiel diffuses Licht auf Kisten und Kästen, auf Rollen, Ballen, Pakete. Jedoch kein Assistent, kein Chronist, kein Begleiter, kein Hutchinson Hedge. Wo mag er nur stecken, ihr Atlatus? Tja. Sind Sie das, Professor? Helft Sie mir! Was sagten Sie, Professor? Nichts, Madame. Das ist seine Stimme. Hedge! Hedge, wo befinden Sie sich? Geben Sie laut, Mr. Hedge! Hier, Professor! Hier bin ich! Es kommt aus dieser Ecke, Professor. Hier, wo der Sarg steht. Der Sarg? Aber natürlich... Sie glauben, Professor? Ich bin sicher, Madame. Helfen Sie mir, den Deckel zu öffnen. Ja. Noch einen Augenblick, mein lieber Hedge. Sie werden in Kürze frei sein. Jawohl, meine Damen und Herren. In einem Sarg hatten sie mich abgelegt, meine unmenschlichen Entführer. Und wer weiß, was sie noch alles mit mir vorgehabt hatten. Ich stieg aus, noch ganz benommen, und da fiel mir plötzlich ohne Vorwarnung eine Frau um den Hals und drückte mich leidenschaftlich an ihr wohlgeformtes Herz. Milan, Geliebter, du hier! Nicht Mila, Madame. Bei der von ihren Armen umschlungenen Person handelt es sich ohne jeden Zweifel um den vermissten Mr. Hedge. Kann ich voll und ganz bestätigen. Verstehen Sie mich nicht falsch, Gnädigste. Ich habe nichts gegen Impulsivität, aber vielleicht könnten Sie mir doch irgendwie erklären... Sogar die Stimme. Milan, wie er leibt und lebt. Eine geradezu unglaubliche Ähnlichkeit. Aber wenn ich Sie mir eingehender betrachte, Mr. Hedge, dann fällt mir doch der eine oder andere kleine Unterschied ins Auge. Milan hätte niemals den Mut, einen Anzug von solch exquisitem Schnitt zu tragen. Der kühne Ausdruck in Ihren stahlblauen Augen, Mr. Hedge, sehr sympathisch. Ganz meinerseits. Im Namen des Königs, öffnen Sie! Die Schwarze Garde. Was jetzt? Wir werden uns verteidigen, Mr. Hedge, bis zum letzten Hauch, bis zur letzten Patrone. Bei insgesamt noch 8 Patronen in einer Pistole? Heroisch, Madame, aber unvernünftig. In unserem Falle wäre Flucht angebrachter oder, falls Sie dieses Wort nicht lieben, eine kontrollierte, temporäre Absetzbewegung. Sie haben recht, Professor. Setzen wir uns ab. Fragt sich nur, wie? Wir befinden uns im letzten Wagen, Madame, falls es uns gelingt, ihn vom übrigen Express abzukoppeln. Großartige Idee, Professor. Aber dazu müssen wir die Kupplung erreichen. Und die ist draußen, unter der Plattform. Durch die Tür kommen wir nicht. Das Fenster. Ach, viel zu klein. Da passt ja nicht mal der Professor durch. Tja, schade um Ihren schönen Plan, Professor. Aber Sie sehen ja, wir kommen nicht raus. Oh doch, Madame, es gibt noch eine Hintertür. Eine Hintertür, Professor? Ja, die Bodenbretter, Madame. Zu unserem Glück sind sie von nicht eben imponierender Solidität. Wir werden 2 oder 3 von ihnen herauslösen, tunlichst nahe der Tür. Durch die so entstandene Lücke wird eine gelenkige Person sich unter die Plattform hangeln, um den Stift der Kupplung zu entfernen. Zücken Sie Ihr Taschenmesser, mein lieber Hedge, und dann frisch ans Werk. Zu Befehl, Professor. Madame, würden Sie unseren lästigen Belagerern freundlicherweise einen kleinen warnenden Hinweis zukommen lassen? Wird gemacht, Professor. So. Und nun lassen Sie mich einen Blick aus dem Fenster werfen. Aha. Könnten Sie in etwa einer halben Stunde mit Ihrer Arbeit fertig sein, Mr. Hedge? Ich tue mein Bestes! Wir werden dann die Ausläufer der Mlacha Gorda passieren, der finsteren Berge. Ich habe da eine ganz bestimmte Stelle im Auge. Eine Steigung nach einer scharfen Kurve. Ich verstehe, Madame. Gut für Sie, Professor. Ich verstehe bloß Bahnhof. Das macht nichts, mein lieber Hedge. Arbeiten Sie nur weiter. Und wenn es an der Zeit ist... Gebe ich das Kommando. Vertrauen Sie mir. Was anderes blieb uns ja wohl nicht übrig. Gut 20 Minuten wütete ich mit dem Messer wie der Herrgott Schnitzer von Oberammergau. Dann lief alles nach Plan. Die gelenkige Person, Hutchinson Hedge mit Namen, oder was hatten Sie gedacht? Quälte sich durch das Loch im Boden, an den Beinen festgehalten von der interessanten Unbekannten und vom Professor. Mit dem Griff eines alten Regenschirms, der sich im Packwagen angefunden hatte, angelte ich nach dem Kupplungsstift. Und als ich ihn endlich erwischt hatte, zog ich ihn raus, unbemerkt von den Schwarzgardisten auf der Plattform über mir. Der Express dampfte weiter, die Steigung hoch, unser Wagen rollte zurück. Immer schneller, bog um die Kurve. 2 Schüsse fielen. 2 Schwarzgardisten, die sich an die Wagentür geklammert hatten, stürzten tot auf die Schienen. Und wir? Wir springen ab, meine Herren! Ja, wenn's unbedingt sein muss. Es muss sein. Vertrauen Sie mir, Mr. Hedge. Sprung, Marsch, Marsch! Alles in Ordnung, meine Herren? Ja, so scheint es, Madame. Was ist mit Ihnen, mein lieber Hedge? Was soll sein, Professor? Mir geht's bestens. Man hat mich bebombt, verbrüht, beschossen, chloroformiert, eingesagt. Dann musste ich als Holzhacker schuften, eine akrobatische Einlage geben, mich kopfüber in die Brennnesseln stürzen und wer weiß, was jetzt noch alles kommt. Wir schlagen uns in den Wald, meine Herren. Folgen Sie mir. Wohin, Madame? Ich kenne den Weg. Vertrauen Sie mir. Ab durch den Wald, falls man diese verfilzte Wildnis überhaupt Wald nennen konnte. Das war eher ein Dschungel, voll von knorrigen Bäumen, krummen Wurzeln, dichtem Unterholz. Bären und Wölfe sollte es hier übrigens auch noch geben. Nach einem Gewaltmarsch von mehreren Stunden tauchte zwischen Blättern und Ästen ein roter Giebel auf. Zu dem Giebel gehörte ein Anwesen, ein großes Haus mit ein paar Nebengebäuden. Unsere Führerin öffnete die Tür und betrat eine mit schweren Eichenmöbeln ausgestattete Halle. Auf dem Boden lagen Bärenfelle. Hirschgeweihe hingen an den Wänden. Treten Sie näher, meine Herren. Vertrauen Sie mir. Ein Jagdschloss, wie ich vermute. Eher ein Hexenhaus, Professor. Und wir beide sind Hänsel und Gretel. Ach, seien Sie doch nicht töricht, mein lieber Hedge. Hoheit haben geläutet. Bring uns einen Imbiss für 4 Personen. Für 4 Personen. Sehr wohl, Hoheit. Ein Imbiss. Der erste positive Programmpunkt in dieser strapaziösen Geschichte. Und es kam noch besser. Als wir uns zu Tisch setzten, schlug die Unbekannte den Schleier zurück und demaskierte sich als eine gut aussehende junge Frau. Was sage ich? Gut aussehend. Schön war sie. Wunderschön. Schön über alle Maßen. Ich übertreibe nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß, was ich sage. Schließlich habe ich sie wenig später geheiratet. Hier sind wir vorerst in Sicherheit, meine Herren. Im alten Jagdschloss meines Geschlechts, umgeben von einer treuen Dienerschaft. Ich bin Prinzessin Dragina Kralowitsch. Aha. Ihr Name, Hoheit, ist mir nicht unbekannt. Werden Sie sich nicht morgen mit König Bolko von Kravonien vermählen? Nein, Professor, das werde ich nicht. Mein Herz gehört König Milan. Ihm bin ich seit frühester Jugend verlobt, ihn werde ich heiraten. König Milan? Aber der ist doch tot. Meinen Sie, Mr. Hedge? Ah, endlich! Teuerste! Wurde auch Zeit. Wer sind diese Subjekte? Ein Mann trat aus dem Wandschrank. Und dieser Mann war ich. Dasselbe Gesicht, dieselbe Statur. Mein Spiegel und Ebenbild. Eine erstaunliche Ähnlichkeit, königliche Hoheit. In der Tat. Nicht nur Größe, Figur und Gesichtszüge meines Assistenten entsprechen den ihrigen in einem so hohen Maße, dass der Betrachter doppelt zu sehen glaubt. Auch was Stimme und Tonfall betrifft, ist Hedge ihr Doppelgänger. Obgleich bei gründlicherer Observation ihrer Ausdrucksweise, königliche Hoheit, ein wenig gemessener erscheint und sich insofern von der meines guten Hedge unterscheidet, welcher gelegentlich eine beklagenswerte Neigung zum Vulgären, ja zum Slang aufweist. König Milan von Kravonien lebt also noch. Diese Tatsache wirft Licht auf bislang dunkle Zusammenhänge. Natürlich lebe ich. Sehen Sie doch. König Milan war nicht durch einen Jagdunfall umgekommen. Er war entführt worden. Von der Schwarzen Garde im Auftrag Bolkos. Während eine passende Leiche feierlich bestattet wurde, steckte der echte Milan in den finsteren Kasematten einer einsamen Burg tief in der Wildnis als geheimer Staatsgefangener auf Lebenszeit. Aber einer der Wächter stand auf Milans Seite und verhalf ihm in der vorigen Nacht zur Flucht. Milan gelang es, Dragina zu erreichen, und die versteckte ihn in ihrem Jagdschloss. Die Schwarze Garde hielt Hutchinson Hedge für den Entflohenen und schoss sich auf ihn ein. Dragina hatte derweil inkognito den Orient-Express bestiegen. Um Sie zu konsultieren, Professor. Ich hatte gehört, Sie würden in Staropol erwartet. Das Weitere kennen Sie. In der Tat, Hoheit. Und was kann ich für Sie tun? Zweierlei, Professor. Meine Hochzeit mit Bolko verhindern und Milan wieder auf den Kravonischen Thron setzen. Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten ehrt mich, Hoheit. Dass ich als amerikanischer Staatsbürger keine große Neigung verspüre, mich auf innenpolitische Auseinandersetzungen in Kravonien einzulassen. Das spielt jetzt keine Rolle mehr, Professor. Sie stecken längst in der Sache drin. Sie und vor allem Ihr Freund Mr. Hedge. Außerdem, Recht und Moral sind auf unserer Seite. So scheint es, Hoheit. Nun gut. Professor van Dusen steht zu Ihrer Verfügung. Na also, Sie da, Hutch oder wie Sie heißen, drehen Sie sich um, will Ihr Gesicht nicht sehen, macht mich nervös. Bitte, dann sehe ich eben die Prinzessin an, ist mir sowieso lieber. Was? Meine Braut anglotzen? Unterstehen Sie sich! Dürfte ich königlicher Hoheit ergebenst vorschlagen, sich möglichst schnell wieder in den Rowandschrank zu verziehen? Impertinentes Objekt! Königliche Hoheit, mein lieber Hedge, ich bitte, sich nicht in läppischen Kontroversen zu ergehen. Vielmehr Ihre Konzentration, den vor uns liegenden, von der Prinzessin so bewundernswert knapp umrissenen, schwierigen Aufgaben zu widmen. Wir waren uns einig, König Milan musste nach Staropol. Wie? Das war die große Frage. Die Hauptstadt Kravoniens war von der Schwarzen Garde abgeriegelt. Alle, die in die Stadt wollten, wurden genau überprüft. So ging das also nicht. Dann eben anders. Professor van Dusen, Sie sind doch so ein großer Denker, sogar Denkmaschine. Denken Sie sich was aus. Das ist bereits geschehen, königliche Hoheit. Wunderbar, Professor. Was für eine Hintertür haben Sie denn diesmal? Keine Hintertür, Hoheit. Ich öffne Ihrem Verlobten ein immenses Portal, würdig eines Monarchen. Ach, und wo, Professor? In der Luft, Hoheit. Aber ja doch, Graf Zeppelin. Sehr gut, mein lieber Helch. Luft? Zeppelin? Verstehe kein Wort. Der Professor erklärte seinen Plan. Ein typischer Phantusenplan. Durchdacht, fehlerfrei, logisch, ausgefallen. Prinzessin Dragina wäre hingerissen. Und was meinte König Milan? Total unmöglich. Luftschiff abseilen. Viel zu unsicher, lebensgefährlich. Wenn mir was passiert, was wird dann aus Kravonien? Außerdem werde ich seekrank, luftkrank sicher auch. Oh Milan, Geliebter, wie kannst du nur so kleinmütig sein? Das ist doch eine wunderbare Lösung, die Professor van Dusen sich ausgedacht hat. Vom Himmel hoch. Na, wenn dir die Sache so gut gefällt, Teuerste, dann flieg du doch mit dem Luftschiff über Staropol und lass du dich am Seil runter. Aber Milan, du weißt doch, nur einer kann das tun. Du, der rechtmäßige König, den unser Volk liebt. Ich? Denke nicht daran, ohne mich. Bedenken Sie, königliche Hoheit, dies ist der einzige Weg zum angestammten Thron Ihrer Ahne. Ist mir egal. Niemals. Alles Bitten und Barmen nützte nichts. Ob Mila nun ein guter König war oder nicht, eins war er mit Sicherheit, ein Angsthase. Was nun? Nur einer kann das tun, der rechtmäßige König, den das Volk liebt. Warum nicht auch eine Person, welche dem rechtmäßigen König zum Verwechseln ähnelt? Moment mal. Großartig, Professor. Mr. Hedge im vollen königlichen Wix. Also da habe ich ja wohl auch noch ein Wort mitzureden. Ach, Mr. Hedge, ich weiß, Sie werden es tun. Ihr kühnes Auge sagt ja. Ihre Tollkühnheit, die Sie heute so oft unter Beweis gestellt ja, haben. Nur Mut, mein lieber Hedge. Kravonien wird Ihnen dankbar sein. Ich werde Ihnen dankbar sein. Bitte, Hutchinson. Okay, ich mich schlagen lasse. Was? Dieser unverschämte Amerikaner soll als König Milan auftreten? Majestätsbeleidigung! Halt lieber den Mund, Milan. Oder hast du es dir anders überlegt? Du bleibst hier, bis alles vorbei ist. Im Wandschrank, damit dir ja nichts passiert. In einer Stunde fahre ich nach Staropol. Sie kommen mit, Mr. Hedge. Und Sie natürlich auch, Professor. Vor der Stadt setze ich Sie ab, auf der Wiese, beim Luftschiff. Thank you. Die Dunkelheit brach herein, als wir, Van Dusen und ich, uns im Zelt des Grafen Zeppelin melden ließen. Der Professor verlor keine Zeit. Er schilderte dem berühmten Aeronauten kurz den Sachverhalt und machte ihm klar, was er von ihm erwartete. Mein LZ-2? Für einen Staatsstreich? Nein, nein, nein, nein, das ist nicht drin, Professor. Graf Zeppelin ist kein Umstürzer. Nicht um einen Staatsstreich geht es, mein lieber Graf. Nicht um einen Putsch oder gar einen Umsturz. Im Gegenteil. Es gilt den legitimen König des Landes, welcher durch eine heimtückische Intrige der Krone beraubt wurde, wieder auf den ihm zustehenden Thron zu setzen. Wenn das so ist, Professor... Soweit die politisch-moralische Seite, Graf. Aber sehen Sie die Sache doch auch mal praktisch. Zwei Superknüller auf einmal. Fürstenhochzeit und Auferstehung des toten Milan. Schlagzeilen vom Nordpol bis Feuerland. Reklame, Graf, Reklame. Und Ihr Luftschiff, mein lieber Graf, wird in dieser höchst aufsehenerregenden Affäre die unbestrittene Hauptrolle spielen. Ja, dann... Am nächsten Morgen in Staropol. Die Sonne schien auf den großen Platz zwischen Schloss und Kathedrale, auf Fahnen und Transparente, auf gedrängt stehende, festlich gekleidete Gravonier und auf die eine oder andere schwarze Uniform, die aufpasste, dass das Volk nicht auf dumme Gedanken kam. Über dem bunten Panorama brummte majestätisch das Luftschiff des Grafen Zeppelin, warf Konfetti ab und zog ein Spruchband hinter sich her, worauf stand Glück und Segen dem hohen Paar. Auf der Plattform vor dem Tor der Kathedrale war weithin sichtbar ein Altar aufgebaut. Davor standen drei Menschen. Der Patriarch von Staropol, dann ein dicklicher junger Mann im Hermelinumhang, eine Krone auf dem Kopf. Das war natürlich König Bolko. Und Dragina, meine wunderschöne Dragina in einem langen weißen Kleid aus Atlas und Brüsseler Spitzen. Wollen Sie, königliche Hoheit Bolko der Erste von Gravonien, die hier anwesende Prinzessin Dragina Kralovic zur Gemahlin nehmen, sie lieben und ehren schon bis gut. Das... Jawohl, ich will. Wollen Sie, Hoheit Dragina Karlovic, den hier anwesenden König Bolko... Nein! Bitte, Hoheit? Ich will nicht, Eminenz. Bolko hat weder ein Recht auf meine Hand noch auf den Thron von Gravonien. Beide gehören König Milan. Milan ist verschieden, Hoheit. Nein, Eminenz. Schauen Sie nach oben. Dort steigt er nieder aus des Himmels Höhen. So war es. Meine Damen und Herren, er schwebte herunter, der gute König Milan, alias Hatschatzenhetsch. Aus der Gondel des Luftschiffs ließen die Mannen des Grafen Zeppelin langsam zwei Seile herab, die unten durch eine Stange verbunden waren. Auf dieser Stange saß ich, in einer prächtigen rot-weiß-goldenen Uniform, die Dragina noch schnell hatte nähen lassen. Mit der linken Hand klammerte ich mich fest, mit der rechten winkte ich meinem Volk zu, so huldvoll ich konnte. Schließlich hatte ich nicht König gelernt. Und aus der Gondel tönte gewaltig die Stimme der Geschichte. Professor Van Dusen mit Megafon. Volk von Gravonien! Sieh hier deinen wahren Monarchen, König Milan! Er kommt, seinen Thron wieder einzunehmen, den Neid und Bosheit ihm geraubt haben. Nieder mit dem Usurpator Bolko! Es lebe König Milan! Das Volk von Gravonien war begeistert und schrie sich heiß. Die Schwarze Garde wusste nicht, was sie tun sollte. Und Ex-König Bolko machte ein ausgesprochen dummes Gesicht, was in erster Linie darauf zurückzuführen war, dass seine Ex-Braut ihm ihre Rabelais and Scott in die Rippen gerammt hatte. deshalb blieb ihm auch nichts anderes übrig, als seinen Schwarzgardisten zähneknirschend zu befehlen, die Waffen niederzulegen. König Milan hatte gesiegt, ohne Kampf, ohne Blutvergießen. Übrigens war er inzwischen auf festem Boden gelandet und am Überlegen, wie er möglichst schnell Uniform und Rolle loswerden könnte, als die Dinge eine plötzliche, unerwartete Wendung nahmen. Das Volk, Majestät, es verlangt, dass die Trauung stattfindet. König Milan und Prinzessin Dragina sollen auf der Stelle heiraten. Das Volk besteht darauf. Aber der... Sie müssen mitspielen, sonst werden Sie misstrauisch. Der Wunsch unseres teuren Volkes spricht uns aus dem Herzen. Nicht wahr, Milan, Geliebter? Walten Sie Ihres Amtes, Eminenz. Mit Freuden, Hoheit. Musik! So kam es, dass wir feierlich vom Patriarchen getraut wurden. Prinzessin Dragina und ich. Vor der Kathedrale von Staropol, inmitten des jubelnden Volkes von Kravonien. Am Nachmittag dieses ereignisreichen Tages. In den königlichen Gemächern. Oh, Hutchinson, Sie waren wunderbar. Jeder Zoll ein König. Ein guter kriminologischer Assistent muss eben alles können, Prinzessin. Trotzdem bin ich froh, wenn ich klammheimlich aus dem Schloss verschwinden und an König Milan übergeben kann. Bin gespannt, was er zu unserer Hochzeit sagt. Gehen Sie nicht, Hutchinson. Was war das? Bleiben Sie. Als mein Gemahl. Als König Milan. Ja, aber der echte Milan... Kommt ohne Aufsehen zurück in die Kasematten, zusammen mit seinem Bruder. Dafür werde ich sorgen. Er meint es gut, ich weiß, aber ich kenne ihn jetzt. Er ist ein Schwächling. Sie, Hutchinson, haben ein ganz anderes Format. Sie werden Kravonien und mich glücklich machen. Bleiben Sie, Hutchinson. Bleiben Sie bei mir. Ich beschwöre Sie. Dennoch haben Sie sich entschlossen, Kravonien mit mir gemeinsam den Rücken zu kehren. Sehr vernünftig, mein lieber Held. Vernünftig? Ich weiß nicht, Professor. Hätte ich vielleicht doch bleiben sollen? Diese Prinzessin Dragina ist eine tolle Frau. Mindestens so energisch wie Sie, Professor. Aber viel, viel schöner. Das will ich neidlos konzidieren, mein lieber Hedge. Und dann, Majestät, königliche Hoheit, das hat doch was. Aber, mein lieber Hedge, wer will schon König von Kravonien werden, wenn ihm das Schicksal ein weitaus besseres Los beschieden hat? Was meinen Sie, Professor? Sie sind Assistent, Chronist und Begleiter von Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, mein lieber Hedge. Was wollen Sie mehr? Professor van Dusen sieht doppelt. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Redaktion Beate Möller. Sie hörten Friedrich W. Bauschulte in der Rolle des weltberühmten Wissenschaftlers van Dusen und Klaus Herm als seinen Assistenten und Starreporter Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Marietta Bürger, Jürgen Thurmann, Bernd Ludwig, Herbert von Boxberger, Konstantin Netzband, Gerd Holtenau, Klaus Jepsen. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Deutschlandfunk Kultur. Diesen Monat im Podcast Krimi-Hörspiel. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Für die Opfer beginnt alles mit einer Melodie. Was soll das denn? Schon zum zweiten Mal heute. Die beiden Männer, Richard Malik und Richard Maßleitner, werden mit gezielten Schüssen umgebracht. Die Techniker sind sich zu 99% sicher, dass es sich auch um dieselbe Waffe handelt. Zwei Schüsse in die Brust, zwei in den Unterleib. Zwischen den Opfern stellt sich kein Zusammenhang her, bis den Ermittlern ein Foto in die Hände fällt. Ich habe hier ein Foto der Abgangsklasse der Militärstabsschule von 1965. Der dritte Mann von links in der unteren Reihe ist Richard Malik. Der zweite von rechts in der mittleren Reihe ist Richard Maßleitner. Wer wird das nächste Opfer sein? Kommissar van Veteren ist überzeugt. Weitere Morde werden folgen. Und diese Musik? Ja, es scheint, als hätten sowohl Malik als auch Maßleitner kurz vor der Tat merkwürdige Telefonanrufe bekommen. Von jemandem, der kein Wort gesagt, nur eine Melodie gespielt hat. Was war das für eine Musik? Ja, das wissen wir noch nicht. Erkennst du die Melodie wieder? Abschaum. Die Frau mit dem Muttermal. Kommissar van Veteren ermittelt. Krimi-Hörspiel von Håkan Nesser. Let's take the phone off the hook. Zu hören im Podcast Krimi-Hörspiel. Turn the lights way down low. In der Deutschlandfunk-App.